Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ohne bestimmte Themenvorgabe von uns. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, Jörg, 20 Jahre alt. Ja, Abend. Hallo Jörg. Domian, mein Problem ist relativ massiv, also ich hänge da so ein bisschen in den Seilen im Moment. Ich weiß jetzt gar nicht direkt, wie ich anfangen soll. Wir hatten nach dem Abitur, das ist also vor 8 Wochen ungefähr gewesen, eine sehr nette Party bei, also eine Freundin von mir, wir sind so eine Clique von 5 Leuten und wir haben dann nett auf unser Abitur angestoßen und wie das manchmal so ist, dann trinkt man ein Gläschen zu viel. Und ja, dann ist halt auch mit dieser Freundin, Jule heißt sie, ist ein bisschen was passiert. Und ist das deine Freundin? Nee, das ist nur eine Freundin von mir, also eine recht gute Freundin. Ja. Wir sind halt eine sehr eingeschworene Clique. Und ja, da gehören auch ein anderer Junge dazu und 2 Mädchen. Und ja, und nach gewisser Zeit, am nächsten Tag, habe ich mich dann mit meinem Freund getroffen, Boris, der auch zugehörte und auch den Abend da war. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich die Nacht noch mit Juliane geschlafen habe, mit Julo, also das ist so passiert. Und ja, und dann meinte er ebenfalls. Na, dann war ich natürlich erstmal sehr überrascht. Ja, und dann waren wir ein bisschen perplex und dann haben wir sie irgendwann drauf angesprochen. Dann meinte sie, ja, und das wird schon alles irgendwie ganz gut gegangen sein und wir sollten uns mal nicht den Kopf drum machen und wir vergessen das und bleiben ganz normal befreundet. Na, jetzt vor ungefähr 3 Wochen ist sie zu uns gekommen und hat uns dann offenbart, dass sie wahrscheinlich schwanger sei. Also jetzt nochmal zu dem Vorgang. In dieser besagten Nacht, vor so und so 4 Wochen, hat die junge Dame namens Jule mit 2 Jungs gepennt. Nämlich mit dir und deinem Freund. Ja, richtig. In gewissen zeitlichen Intervallen vermutlich. Also ihr wart nicht zu dritt zusammen? Nee. Nein. Das ist nacheinander passiert. Wer war denn der Erste? Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz einig sind wir uns da bis heute nicht. Ist letztendlich auch egal. Denke ich auch, ja. Ja, das ist letztendlich egal. Jetzt hat sie gesagt, dass sie vermutet, dass sie schwanger ist. Vermutet sie es? Nee, das ist relativ klar. Also sie hat einen Schwangerschaftstest gemacht und als der dann halt dementsprechend aussah, ist sie dann auch zum Gynäkologen gegangen und der hat ihr das dann auch bestätigt. Vor 2 Wochen ungefähr. Nachdem wir gesagt hatten, sie sollte sich erstmal dahin begeben, sonst wären wir da ein wenig misstrauisch, was das anginge. Ja. Wie hat sie sich denn bislang zu dieser ominösen Nacht geäußert? Ja, wir sind natürlich alle relativ verwirrt erstmal. Und wir haben auch mit unseren Eltern dann noch nicht drüber gesprochen. Weil wir jetzt halt auch nicht wissen, also wir wissen ja nicht mehr jetzt genau, wer der Vater ist, ja. Also meine Frage wäre jetzt, was sie gesagt hat. Wie hat sie sich geäußert zu dieser Nacht? Kann sie sich noch an Einzelheiten erinnern? Ja, sie weiß halt nur noch, dass sie, ja, viel weiß sie nicht mehr. Sie weiß, dass sie ziemlich betrunken war und sie weiß noch, dass sie mit beiden was hatte. Aber sie weiß das auf jeden Fall, dass da mit beiden Jungs was zugange war. Ja, das weiß sie auf jeden Fall. Das wissen wir ja auch beide noch. Ja. Und naja, im Nachhinein bin ich auch ein wenig eifersüchtig, ehrlich gesagt. Auf den Freund? Auf ihren Freund, ja. Auf ihren Freund. Ach, das ist Nein. Also mittlerweile ist es ihr Freund. Damals war es noch nicht. Ja. Weil, ja. So, jetzt kann es theoretisch sein, dass du der Vater dieses Kindes bist. Richtig. Und was für Gefühle setzt das denn in dir frei? Ja, das ist eben genau mein Problem. Ich bin jetzt relativ gespalten. Wie gesagt, ich habe gerade mein Abitur gemacht und stehe jetzt halt eventuell vorm Studium bzw. Ausbildungsbeginn. Und dann ist halt die Frage, kann man so ein Kind, falls es denn von mir sein sollte, akzeptieren oder würde ich sie dazu überreden wollen, abzutreiben? Weil sie schwebt da auch noch in den Seilen, weil bei ihr ist halt dieselbe Situation wie bei mir. Wenn du jetzt so spontan sagen solltest, wäre es dir eigentlich lieber, wenn es nicht dein Kind wäre? Ich glaube fast ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Das muss ja nun in irgendeiner Weise ermittelt werden, wer der Vater ist. Ja, da fehlt mir jetzt zum Beispiel die Kenntnis, wie wird sowas ermittelt. Hat sie mit dem Frauenarzt darüber geredet schon? Nee, dem hat sie sich nicht anvertrauen wollen, weil wir leben halt in einer relativ kleinen Stadt. Ich meine, er weiß das zwar, dass er zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, aber sie war da halt ein wenig misstrauisch. Und der kennt auch die Eltern meines Freundes sehr gut. Aber ihr drei euch denn schon mal zusammengesetzt, nachdem das nun klar ist, dass sie schwanger ist? Nein. Also wir haben da zu dritt drüber gesprochen, aber ich komme mir jetzt halt auch so ein bisschen vor wie das dritte Rad am Wagen, weil die jetzt halt, also eine engere Beziehung miteinander aufgebaut haben daraufhin. Habt ihr denn zu dritt darüber gesprochen, wie nun weiter vorgegangen werden soll und was gemacht werden soll? Also ich war dafür halt bei irgendeiner Beratung anzurufen oder so, aber das wollten die beiden halt partout nicht. Warum nicht? Ja, da fragt mich was. Also ich habe mich mit denen dann auch ein bisschen darüber gestritten gehabt. Und ich habe auch, das waren halt meine besten Freunde sozusagen, die beiden, also sie und er. Und da fehlt mir jetzt auch jemand, mit dem ich reden kann, deswegen rufe ich auch an. Ja, also ich finde diese Idee von dir ausgesprochen richtig und gut, dass ihr zu dritt oder dass das Mädel alleine zu einer Beratungsstelle gehen sollte, zum Beispiel zu Pro Familia. Und die wissen genau, ich weiß das nämlich auch nicht genau, wann man diesen Vaterschaftstest machen kann, was man da alles unternehmen muss und diese ganzen Sachen. Da sind ja viele, viele Dinge dann in die Wege zu leiten. Ja. Auf jeden Fall der erste Schritt, zu einer seriösen Beratungsstelle zu gehen, finde ich richtig. Ist ja letztendlich auch im Interesse aller beteiligten Personen, denn es soll ja Klarheit herrschen. Ja, sie will ja sicher auch wissen, wer der Vater ist, du wirst wissen, was los ist und der Freund von ihr oder von dir möchte ja auch wissen, ob er es nun ist oder ob das nicht ist. Ja, ja. Und das Problem ist ja auch, ich habe mal gehört, man kann, wenn, nur abtreiben bis zum dritten Monat. Und da blieben ja auch rein theoretisch nur noch 4, 4,5 Wochen. Also wenn ihr euch jetzt da so ein bisschen zerstritten habt, also ganz schlimm scheint es ja auch nicht zu sein. Nee, also, wirklich zerstritten nicht, aber mir fehlen jetzt halt auch die zwei besten Freunde zum Reden. Ne? Dann würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall nochmal, Jörg, schnell versuchen, nochmal Kontakt herzustellen und dass ihr euch nochmal ganz in Ruhe trefft, ihr drei, und diese ganze Sache nochmal durchgeht, nämlich, dass sie so schnell wie möglich oder dass ihr zu dritt so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufsucht. Ja, da muss ich mal... Also da musst du, würde ich auch sagen, dass du da... Bitte? Da muss ich meine Eifersucht vielleicht ein wenig zügeln. Ja, jetzt geht es nicht um Eifersucht. Jetzt geht es einfach um. Es geht jetzt um eine ernste Sache. Es geht um einen neuen Menschen und um Verantwortung. Richtig. Und da muss jetzt schnell gehandelt werden. Und da musst du auch jetzt sachlich rangehen. Sachlich mit den Argumenten, dass man das regeln muss und dass jeder das ja auch wissen möchte, was nun wirklich vorgefallen ist und wer der Vater ist. Ja. Junge, möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch mal ein paar Worte sprechen? Ja, wenn die mir dann noch... Könnte dir vielleicht sogar mal ein paar Adressen geben, ein paar Anlaufstellen. Ja. Dann habt ihr die Recherche schon mal weniger. Ja, wäre vielleicht ganz gut, Dann ruft die Petra dich gleich nochmal an. Leg mal auf und alles Gute und schönen Gruß an die anderen beiden auch. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Dietmar. Dietmar ist 30 Jahre alt. Hallo? Ja, Dietmar, guten Morgen. Hallo, da ging so flott auf einmal, was war los? Es geht immer flott bei uns. hallo erstmal. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Tolle Sendung, ich hab's dir schon vermisst. Vielen Dank. Übrigens, es geht um mein Buch, also um mein Manuskript vielmehr. Ich hatte schon mal bei dir angerufen wegen Gedichten. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Dieses AIDS-Gedicht. Ja. Ja, da habe ich mehrmals zurückgeschrieben bekommen, dass Gedichte nicht mehr in sind, dass es mehr oder weniger kleinere Verlage sind, die sich mit sowas beschäftigen. Und ich habe mich jetzt umgestellt, ich habe jetzt ein anderes Manuskript zu Ende geschrieben vielmehr, das ich auch damals bereits angefangen hatte, über übernatürliche Phänomene. Ja. Und da suche ich jetzt praktisch einen Verlag auch. Ich habe mehrmals also auch schon weggeschickt deswegen, ne, und habe dann immer wieder Diesmal, das machen wir. Zurückgeschickt bekommen. Das machen wir aber jetzt nicht hier in der Sendung, das Suchen nach einem Verlag. Weißt du, wenn ich das jetzt mit dir mache, rufen jeden Tag 1000 Leute an, die irgendwas anderes irgendwie wollen und dann können wir gar nicht mehr uns hier über ernste oder lustige Sachen unterhalten, sondern sind eine elektronische Pinnwand. Machen wir nicht. Also. Ja? Das war eigentlich auch dein Thema, weswegen du angerufen hast. Ja. Dann möchte ich dich wirklich sehr bitten um Verständnis und dir auf irgendwelchen anderen Wegen da die entsprechenden Adressen rauszusuchen, welche Verlage da in Frage kommen, okay? Alles klar. Alles Gute, viel Glück. Darf ich mal eben was fragen? Ja, bitte. Wo bist du gewesen? Ich war in Bella Italia. Bella Italia, ja. Das ist schön. Da war ich auch schon mal auf Ischia. Ah ja. Alles klar. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt ist Sven dran und Sven ist 21. Hallo, Mian. Sven, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hast keine Gedichte geschrieben. Nee, ich habe keine Gedichte geschrieben. Das ist schon mal gut. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein ziemliches Problem. Und zwar, die Sache ist die, ich bin Callboy. Ja. Und ich habe also vorher in Wiesbaden gewohnt, bin dann bin arbeitslos gewesen und habe also im Internet einen Mann kennengelernt, der eine Callboy-Agentur betreibt. Der vermittelt also Callboys in ganz Deutschland. Der hat mich dann also angesprochen, ob ich das nicht vielleicht auch mal versuchen wollte. Und aber du hast ihn übers Internet kennengelernt? Ich habe so einen Chatraum. Ja, genau. Ja, dann habe ich zugesagt. und habe dann also erstmal in Wiesbaden ein bisschen Callboy gemacht. Mhm. Nur dann. Ich gehe davon aus, Callboy für Männer oder für Frauen. Für Frauen. Mhm. Für Frauen, ja. Mhm. Also habe da ein bisschen gearbeitet und dann lief auch mein Mietvertrag aus. Mhm. Und da wurde mir nahegelegt, in einen anderen Ort zu ziehen. Mhm. Und wer hat dir das nahegelegt? Der Callboy-Agenturbetreiber. Ja, warum? Und zwar, ja, diese Agentur vermittelt deutschlandweit, ja, und quasi um das Netz abzudecken, ja, bin ich dann ins Sauerland gezogen. In ein kleines idyllisches Dörfchen, so 1000 Seelen. Da kennt jeder jeden. So weit ist es schon, dass im Sauerland Callboys angesiedelt werden. Ja. Erzähl weiter. Gut, ja, das ging also soweit ganz gut. Ich bin also mit meinem Auto, kann also die größeren Städte in der Gegend bedienen. Mhm. Ja, nur irgendeines Tages hat dann so ein Tünn meinen Beruf rausgekriegt. Mhm. Und ja, seitdem geht das dann los. Ich werde richtig terrorisiert. Im Sauerland? Ja, im Sauerland. Erst katholische Gegend. Mhm. Ja, und sowas wird da eben nicht geduldet. Aber es wird gebucht. Aber es wird gebucht, ja. Eigentlich in den größeren Städten. In Wiesbaden war das alles ziemlich tolerant. Ja. Also teilweise nach Brilon und nach Paderborn. Und ja, da geht das. Nur halt in diesem kleinen Dörfchen, wo mich wirklich jeder kennt. Mhm. Nun verstehe ich aber auch nicht, warum dein Boss dich nur gerade in so ein kleines Dörfchen da verpflanzt hat. Nein, das Dörfchen habe ich mir selber ausgesucht. Ach so. Da war eine schöne Wohnung frei. Ach so, ja. Ja. Wie sieht das denn aus? Bist du so richtig ausgelastet da im Sauerland? Als Callboy? Ausgelastet, also es ist ziemlich gemütlich eigentlich. Also ich habe... Ruft dich auch schon mal so eine Bauersfrau an von irgendeinem Hof? Ist auch schon vorgekommen, aber wirklich sehr, sehr selten. Aha. Ist einfach nicht verbreitet, ist natürlich auch verpönt. Was sind denn das für Frauen im Sauerland, die dich buchen? Ja, es ist eigentlich so die ältere Generation von 20 bis 40, sage ich jetzt mal. Die ältere Generation von 20 bis 40? Ja. Alles klar, die jüngere bis ältere Generation. Ja. Und teilweise auch als Begleitservice, so für Abende, werde ich auch schon öfter mal angeheuert. Sind das Frauen eher so, die ein bisschen schon mehr Knete haben? Oder aus welcher Berufsschicht oder Gesellschaftsschicht kommen die? Ist eigentlich schon alles vorgekommen. Mhm. Macht das irgendeinen Unterschied zu Großstädten? Ist das ein anderes Klientel auf dem Land? Ja. Gelegentlich eigentlich schon, also in Paderborn sind wir schon relativ tolerant, mhm, aber also teilweise sind haben die Leute auch schon Hemmungen. Ja, ja, ich kann fragen, sind denn die sexuellen Vorlieben der Mädels, der Frauen auf dem Land, in der Provinz anders oder zurückhaltender als bunte in der Mischung, würde ich jetzt bunte sagen. Mischung. Haribo. Haribo. So, jetzt haben die rausbekommen, was du machst, dass du ein Callboy bist. Ja, seitdem werde ich mit dem vollen Programm terrorisiert. Also was machen die denn mit dir? Ich kriege Telefonanrufe, wo ich beschimpft werde. Was sagen die denn zu dir? Ja, du Sau, verschwinde hier und wir machen dich fertig. Mhm. Und ich werde bestimmt, ich kriege Drohbriefe. Mhm. Die Kinder machen sich schon Spaß und klingeln die ganze Zeit bei mir. Es wird nachts an den Scheiben geklopft. Wie ist das denn überhaupt genau passiert, dass man das rausgekriegt hat? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie durchgesickert. Irgendwie ist es durchgesickert, ja. Mhm. Ist es nur nervig oder hast du beinahe auch schon Angst? Ja, also in der letzten Zeit habe ich ziemlich Angst. Ich bin also, um mich da ein bisschen anzufreunden, in den Schützenverein eingetreten. Und vor einigen Wochen war so ein Schützenfest. Ja. Und es war eigentlich schon vorher im Dorf die Atmosphäre, wenn ich einkaufen gegangen bin, haben die Leute die Straßenseite gewechselt. Ja. Man hat wirklich kein Wort mit mir gesprochen. Aber da kannst du doch nicht in den Schützenverein eintreten, dass die dich überhaupt da reinlassen. Ja, vorher bin ich in den Schützenverein eingetreten, da wusste noch keiner. Und haben die dich jetzt noch nicht rausgeschmissen? Eben. Und auf dem Schützenfest wird halt ordentlich gebechert. Mhm. Und ich habe also erstmal böse Blicke geerntet und andere standen auf, wenn ich mich hingesetzt habe. Und nachher hat man mich eben angepöbelt, wenn die Leute schon eingetrunken hatten. Und nachher kam dann also eine Gruppe von 5 Leuten, so etwas jüngere, die haben sich dann getraut. Mhm. Einer davon war ein richtiger Bruder, ein ziemlicher Schrank. Mhm. Und die sind wieder nach draußen gefolgt, haben mich angemacht und rumgeschubst und haben mich bis nach Hause verfolgt. Mhm. Und haben mich dann also auch verprügelt. Das ist da alles nicht mehr lustig, ne? Ziemlich durchgelassen, ja. Ein Spießrutenlauf. Bist du denn offiziell jetzt aus dem Schützenverein auch schon aus? Ja, ausgetreten bin ich schon, ja. Ausgetreten bist du schon, ja. Mensch, so sind die Sauerländer. Das Ich habe einen bösen Versprecher gehabt, die Sauerländer. Da bleibt dir wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes übrig, als Sven, als da abzudampfen. Ja, das ist eine Sache. Also ich finde es ja einmal ziemlich schön landschaftlich. Also naja, gut, ich mag aber das hier wirklich im Bergischen Land. Und ja, die Sache ist, dann wärt Töpfer da oder irgend sowas. Ja, aber in deinem Job eigentlich auch nicht umsatteln. Also ja, dann geht auch in eine andere Stadt. Also das ist so ein recht großer Bezirk, in dem du dich ja aufhältst. Geht auch nach Siegen oder geh nach Gummersbach oder weiß ich was. Von da kannst du das Sauerland auch noch bedienen. Ich verdiene zwar nicht schlecht, aber einen Umzug kann ich mir trotzdem kein zweites Mal leisten. Ich bin erst vor ein paar Monaten umgezogen. Das geht. Das glaube ich dir nicht. Also, was verdienst du denn im Monat? Es kommt drauf an. Also, wenn du sagst, du bist als Callboy im Sauerland ausgelastet, dann musst du dir doch einen Umzug leisten können. So teuer ist doch kein Umzug. Ausgelastet ist relativ. Also, jetzt komm mal Butter bei die Fische. Was kommt im Monat rum bei dir? Ja, in etwa 2.500 bis 3.000 Mark. Und was nimmst du pro Nummer? Na, das ist unterschiedlich. Also bewegt so im Bereich also von 100 Mark für einen Abend ausgehen und teilweise, je nachdem, was da für Nummern geschoben werden, auch mal 200 Mark. Mhm. Dann ist die Auslastung nicht so ganz doll, ne? Wenn das nur bei rauskommt. Nicht das sollte, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Wiesbaden, also mit Großstädten. Was sagt denn dein Zuhälter, dein Boss? Ja, der hat sich das natürlich angehört, aber er kann mir im Prinzip auch nicht helfen. Mhm. Kann auch nicht die Polizei einschalten. Mhm. Ja, ist klar. Also ich finde, die einzige Möglichkeit ist, den Ort zu wechseln und die paar hundert Mark oder was das kostet, wirst du mal zusammenkriegen für einen Umzug. Mensch, dann legst du mal eine Sonderschicht ein. Das ist doch dann wahrscheinlich auch nicht so dramatisch. Ja. Wie sieht das denn eigentlich aus? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Wegziehen? Mensch, das ist doch ganz klar. Welche Alternative hast du denn? Es gibt keine Alternative dazu. Ja, ich hab nicht das Geld dafür. Ja, also wie gesagt, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich denke, das kann man irgendwie arrangieren. Die Leute, mit denen du da im Haus wohnst, wie sind die denn drauf? Ja, also ich habe einen älteren Herrn über mir wohnen, dem ist das noch relativ egal. Er grüßt mich zwar nicht und spricht eigentlich kein Wort mit mir, wir begegnen uns nächstes Mal beim Müll raustragen. Also das geht eigentlich, nur halt die jüngeren Leute, die zerstechen mir die Reifen vom Golf. Ja, siehst du, für all die ganzen Kosten, die da entstehen, kannst du einen Umzug organisieren. Was zahlst du an Miete in deiner jetzigen Wohnung? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Wie weißt du nicht genau? Du weißt nicht, wie viel Miete du zahlst? Ja, doch. Ungefähr. Na, guck mal, ich glaube, du bist mit den Finanzen nicht so ganz auf der Höhe. Der zahlt, ne, bei dir. Hey. Also Sven, wechsel den Ort und siehe, dass du dann irgendwie neu Fuß fasst und Wurzeln schlägst. Ich wünsche dir Glück. Ja, ist nicht so einfach, Tschüss. Gut. Ciao. Jetzt ist Michael dran und Michael ist 31. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Michael, hi. Ja, grüß dich. Ich hätte erstmal eine Kritik anzubringen. Mhm. Und zwar diese Pausenmusik, die du da immer spielst, also die finde ich grässlich. Was meinst du? Vielleicht könntest du die mal auswechseln. Das ist immer so eine Geschmackssache. Was meinst du? Eigentlich die grässlichste an der Sendung, muss ich sagen. Wie viele Leute hier schon mal anfragen, wie kriegt man diese Musik auf CD oder so? Also es gibt eine ganze Menge Leute, die mögen das. Und wir haben da was ganz Neutrales damals kreieren lassen und machen das halt immer eine Minute. Naja, gut. Dreh einfach den Ton runter, die eine Minute. Okay, also jetzt zu meinem Thema. Mhm. Und zwar, ich bin süchtig nach Gewinnspielen, das ist mein Thema. Mhm. Welche Art von Gewinnspielen? Also ich spiele im Radio mit, zum Beispiel morgens, also wenn ich jetzt Urlaub habe, das kommt immer so drauf an. Sonst halt nur jeden Abend. Mhm. So morgens zum Beispiel, da müssen wir dann gegen jemanden antreten und so Prozente erraten. Mhm. Zum Beispiel, wie viele Frauen gehen fremd, da muss man dann raten, ob das 30% sind, und wenn der andere dann besser ist oder schlechter, dann kriegt man da einen Punkt, dann kriegt man da 100 Liter Wasser oder so. Wie? 100 Liter Wasser? Ja, Remserquelle oder jetzt irgendwas anderes. Mineralbrunnen. Mineralbrunnen, richtig. Ja, genau. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Oder Flugreisen, da muss man dann, da ist dann so ein Würfel, wo man dann erraten muss, zum Beispiel Birmingham, London, und wenn man dann trifft, dann kriegt man diese Flugreise. Mhm. Da habe ich also auch schon gewonnen. Also. Ja, was hast du alles schon gewonnen? Also letztes Jahr habe ich gewonnen, ich schreibe mir das auch immer mit, also 65 Preise. 65 Preise? Ja, und ich habe ungefähr 75 Mal mitgemacht, also das war eine ganz gute Quote. Also ich habe da auch immer sehr viel Glück. Kann man so sagen, was waren denn die interessantesten Preise für dich? Das war jetzt eine Flugreise nach Birmingham. Mhm. War das gewesen, und ja, andere Sachen halt, CDs, also Kleinkram dann sowas. Ja, oder Jeanshosen zum Beispiel, das war auch ganz interessant. Das hast du gerade eine Zahl genannt, du hast 75 Mal mitgemacht. Ja. das habe ich nicht genau verstanden, in welchem Zeitraum? In einem Jahr? In einem Jahr, richtig. Ja. Richtig, ja. Also das ist dann nicht täglich, machst du das, aber das kommt dann doch schon... Doch, jeden Abend. Jeden Abend machst du mit? Jeden Abend, ja. Natürlich bestimmte Zeiten, ich kenne die Zeiten ja auch schon, wo die... Also ich sitze jetzt nicht den ganzen Abend vorm Radio, ich kenne schon die Zeiten, wo die wann wissen... die Gewinnspiele dort stattfinden. Ja. Und ich weiß dann auch, wie man da gut rankommt. Du hast gerade einen drastischen Ausdruck gebraucht, ich bin süchtig danach. Ist das einfach so eine Marotte von dir, das mitzumachen? Oder süchtig nach etwas zu sein, ist ja schon ein bisschen heftiger, ne? Ja, schon. Mich belastet es jetzt einfach nicht, aber ich wollte mal so drüber reden. Mhm, ja. Was machst denn du sonst in deinem Leben, außer Gewinnspiele spielen? Ja, schon. Ich meine, ich gewinne da ja auch zum Beispiel jetzt Karten für Discos oder so und solche Sachen oder Kino. Mhm. Also ich sitze jetzt nicht nur vorm Radio und mache Gewinnspiele. Bist du berufstätig auch? Ich bin berufstätig. Was machst du? Ich bin Maler vom Beruf. Du bist Maler vom Beruf? Richtig, ja. Und den ganzen Tag freust du dich schon auf die Gewinnspiele abends? Na, ja schon. Ja doch, schon, ja. Bist du in festen Händen? Ja, auch. Und was sagt deine Frau oder Freundin? Die macht ja auch mit. Die macht dann auch mit. Die fand ich dann auch dazu noch ein. Ne? Also weil die im Radio, die kennen mich schon alle. Ja. Und die sagen manchmal auch, du hast jetzt genug mitgemacht, da muss ich meine Freundin halt dann mal einsetzen. Ich wollte gerade sagen, die haben doch wahrscheinlich schon so schwarze Listen, die Kollegen, ne? Und dass du da gar nicht mehr richtig rankommst an die in die Endrunden. Ja, aber das ist ja so, man ruft an, tut eine Quizfrage beantworten und dann kriegt man den Preis ja sofort. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie das länger hinziehen. Mhm. Und im Fernsehen, also da mache ich dann auch öfter mit. Aber das geht nur, wenn ich Urlaub habe. Da gibt es auch eine Sendung im Fernsehen, wo man direkt mit den Stars auch sprechen kann. Im Fernsehen gibt's das? Ja. Wo denn? Dann kann man eine CD gewinnen. Wo gibt's das? In einem Privatkanal. Ich weiß nicht, ob ich den nennen darf. Doch, Viva. Alles. Bei Viva. Da darf ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, Interaktiv. Ja, kenne ich, natürlich, ja, klar. Da stellt man eine Starfrage, ja, dann kann man mit denen reden. Da habe ich also auch schon, ich würde mal sagen, jetzt so 24 Mal abgeräumt. Ja. Wie lange geht das jetzt schon so? Wie viele Jahre? Ach, ich spiele das schon seit 87 ungefähr. Seit 87? Ja. Früher war es natürlich auch noch so, dass die Rundfunksender auch noch mit Geld gemacht haben. Ja. Also ich kann mich damals noch erinnern, da habe ich 400 Mark. Das war im Bayerischen Rundfunk, da hieß bei Anruf Cash, da musste man anrufen und dann eine Frage beantworten, was so in der Stunde gelaufen ist. Mhm. Na? Und du hattest alles genau präsent im Kopf. Ja, ich habe auch mitgeschrieben, wie gesagt. Da gab es noch Geld zu gewinnen, aber mittlerweile musst du dann doch den ganzen Speicher voller Krempel liegen haben, ne? Den du da so gewonnen hast und vielleicht gar nicht brauchst. Nee, das sind jetzt keine Sachen, die ich nicht brauche. Ach, die brauchst du alle. Also ich meine, es gab ja Geld und da habe ich auch in einem Jahr also 3 Mal gewonnen. Ja, also im Prinzip ist das doch alles in Ordnung. Du hast Spaß an der Sache, da kommt was bei rum. Das stört. Da war ich also auch schon, ne? Also da war ich auch schon gewesen. Ja, das stört deine Beziehung nicht, deine Freundin, deine Frau macht mit. Nee, manchmal hat schon gesagt, jetzt wird es ein bisschen viel. Ja. Ich halte mich dann auch ein bisschen zurück, also. Ja. Ne? Was hast du heute Abend auch schon was gewonnen? Heute Abend haben wir auch schon was gewonnen, ja. Und was? 2 Karten für ein Event. Also, was denn für ein Event? Ja, in Saarbrücken, in der Messehalle, da findet so ein 22, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, 22 Stunden findet da so ein DJ-Event statt bei HR3 Club Night. Aha, und da bist du eingeladen. Und kannst du denn hingehen? Ja. Hast du eine Eintrittskarte? Richtig. Mensch, was wäre denn dein Traum? Was würdest du gerne noch gewinnen? Außer also, dem berühmten... Es geht gar nicht unbedingt immer darum, ich meine es jetzt super, dass es gute Preise sind, dann darf man überhaupt gewinnen. Ja. Das ist schon mal... gutes Gefühl. Ne? Aber du machst nicht so, also so Lotto spielen und sowas ist bei dir nicht drin. Wie bitte? Lotto spielen machst du nicht. Doch auch. Das ne? auch. Ja. Aber nur, also ein Kästchen nur. Das Ach, ein Kästchen. Ja, dann kannst du ja Samstagabend die Kollegin Ulla Kockambring gucken. Ja, genau. Jürgen, jetzt noch eine Bitte und zwar Michael. Mein Schatz Beate möchte ich gern grüßen. Sie guckt nämlich zu. Hallo. Dein Schatz Beate. Genau. Dann grüße ich deinen Schatz Beate doch glatt zurück. Ja. Und wünsche euch beiden viel Glück, ne, beim Gewinnen weiterhin. Ja, und mach weiter so und ich hoffe, dass die Sendung noch lange laufen wird. Hoffen wir aber auch. Vielleicht auch mal ein bisschen früher. Ja, das hoffen wir. Weil das kann die Sendung nicht immer sehen, wenn man morgen arbeiten muss, ne? Ja, all die Sachen hoffen wir auch. Tschüss, also, Michael. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Rosi. 29. Ja, hallo. Rosi. Hallo. Ja. Du hast mich heute Nacht angerufen hier. Mhm. Warum? Warum? Und zwar geht es darum, ich bin im Frühjahr bin ich Witwe geworden. Wir waren 2 Jahre verheiratet. Ganz kurz und schnell. Und 6 Jahre waren wir zusammen. Mhm. Davor hatte ich auch einen Geliebschaft mehr gesagt. Ne? Und wir hatten ja, und jetzt ist ja mein Mann ja jetzt fast 4 Monate tot. Wie ist dein Mann gestorben und warum? Der ist durch einen tödlichen Autounfall gestorben. Mhm. Ist auch sehr schwer für mich, das alles zu verkraften. Die Gefühle, die spielen wirklich mit einem Schabernack. Mhm. Wie viele Monate genau ist das her? Oh Gott, im Mai war das passiert. In diesem Jahr? Mhm. Mhm. Also ja, 4 Monate. Mhm. Oder 3 Monate, wenn ich noch nicht mal rechne. Mhm. Ja, und jetzt ist es ja gut. Der Verlust echt schwierig für mich, ne? Auch mhm. weil ich ihn halt eben sehr geliebt habe. Ne? Ja. Also wirklich geliebt habe. Ja. Also es war nicht halt eben so, ich war auch nie im Zweifel. Mhm. Also dass ich sage, okay, ich heirate die nicht, weil ich im Zweifel bin oder ich weiß nicht, ob es richtig ist. Also es war schon wirklich, also ja, ne? Mhm. Wirklich ein, auch wir haben auch beides, also vom Standesamt und kirchlich geheiratet, und war mhm. wirklich ein ja auf beiderseits. Ne? Mhm. Wir haben wirklich auch zusammen super gepasst und es war auch alles sehr schön. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Mhm. Wir haben, das ist ja auch nicht anders, es ist ja vermisst ihn überall, ne? Weil wir mhm. haben ja einen großen Betrieb, halt selbstständig. Mhm. Und wir waren auch, ja, außer wenn wir geschlafen haben, jede Minute zusammen. Mhm. Ist auch schwer, dass, man ist halt eben doch ein bisschen einsamer dann, ne? Mhm. Wenn man wieder alleine ist. Mhm. Ne? Hast ja. du gerade am Anfang so eine Andeutung gemacht, dass es irgendeinen Bekannten gab, den du vor deinem Mann... Ja, und um den geht das halt, ne? Der mhm. war jetzt... Am Montag vor einer Woche war er da, hat mich halt besucht. Hattest du damals mit dem eine Beziehung? Ja. Wie lange dauerte die? Ich hatte da keine feste Beziehung mit ihm gehabt. Also eine Affäre war das? Ja. Eine Affäre vor deinem Mann? Mhm. mhm. Und das war auch davor, ne? Also, mhm. nicht mehr, also wo ich ihn kennengelernt habe, war auch schon mhm. Schluss gewesen. Ja. Ne? Jetzt hat er dich besucht neulich. Ja, und mhm. ja, der hat mich neulich besucht und ja... Was soll ich sagen? Ich habe mich halt eben, glaub, in ihn verliebt wieder, ne? Mhm. Das Problem ist es halt eben, wir haben es damals nie ausgesprochen, unsere Gefühle halt, was wir damals zueinander fühlten. Mhm. Und halt eben, ich habe jetzt auch Angst, ihm das zu sagen, weil der Bekannte, der ist halt jetzt auch verheiratet, hat noch ein Kind. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ich möchte auch irgendwas nicht zerstören. Vielleicht. Wie oft habt ihr euch denn jetzt erneut gesehen? Einmal. Erst einmal? Ja. Bist du dir denn deiner Gefühle dann überhaupt richtig sicher? Eigentlich schon, ja. Kann man das nach einem Mal? Doch, also wenn man wirklich wieder Schmetterlinge im Bauch spürt und mhm. man nach so einem Schicksal überhaupt mal dann anfängt, wieder über sowas nachzudenken, mhm. weil im ersten Moment will man das ja auch nicht, ne? Ich weiß nicht, Rosi, ich kann natürlich nicht in mich reingucken, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Könnte es nicht auch sein? Ich meine, deine Trauer ist ja noch sehr frisch. Und das liegt ja noch alles gar nicht weit zurück. Mhm. Entsprechend verwirrt wird es ja in dir auch sein und in dir zugehen, dass du dich da jetzt auch so spontan an irgendetwas klammerst, vielleicht um Trost zu finden? Nein, also es war auch so, hinterher habe ich auch überall, wo wir haben 3 Stunden zusammen gesessen und mhm. uns unterhalten. Und so sind also Sachen oder die Sachen, die er mir gesagt hat, habe ich auch gesagt, also habe ich vom, also wo ich, sag mal, meinen Mann kennengelernt hatte, habe ich abgelegt gehabt. Also mhm. ja, er hat mir die wieder in Erinnerung gebracht, die mhm. ich schon vergessen hatte, weil ich ein neues Leben irgendwie angefangen habe damals. Wie viele Jahre hast du ihn eigentlich nicht gesehen? 7. 7 Jahre? Mhm. Mhm. Aber ich wirklich nicht, also er ist auch so ganz spontan vorbeigekommen, ne? Wusste er denn vorher von eurem Unglück? Ja, das hat er mitgekriegt. Das hat er mitbekommen. Ja, durch andere Bekannte halt, ne? Hat er denn irgendeine Andeutung gemacht, wie er dir gegenüber jetzt heutzutage fühlt? Andeutung nicht, aber halt eben noch zu mir gesagt, ich sehe noch verdammt gut aus, mhm. halt, ich habe mich nicht viel verändert. Und halt Sachen oder bestimmt ein Foto, was ich ihn damals, also er damals von mir haben wollte, mhm. das hat er noch. Halt eben so Sachen. Ist es während des Treffens oder am Ende des Treffens zu irgendwelchen Zärtlichkeiten? Nein, gar nicht. Ich wollte es auch nicht. Ja. Er ist verheiratet, sagst du. Ja, ja. Hat er über seine Beziehung etwas erzählt? Nein, eigentlich nicht. Hast du den Eindruck denn gehabt, dass es gut ist oder hat er auch Probleme? Kann ich sagen. Weißt du nicht? Also Ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht ein Foto, weil er sagt, er hat ein Kind. Und habe ich gesagt, ja, hast du ein Foto? Oder er hat sogar gesagt, er wollte ein Foto sehen von meiner Tochter. Ich sage, ja, zeig mal doch. Ne? Wohnt er so weit weg von dir? Nö, 30 Kilometer. Ja. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen seit dem Treffen? Ja, Montag vor 8 Tagen. Montag vor 8 Tagen war das. Hat er sich denn, habt ihr dann nochmal telefoniert zwischendurch? Nein, er wollte auch wieder vorbeikommen. Und jetzt bist du ganz durcheinander und hast das Gefühl, wieder erneut in ihn verliebt zu sein. Ja. Schwierige Situation, ne? Sehr schwierig. Sehr schwierige Situation. Vor allen Dingen, A, weißt du überhaupt nicht, was mit ihm los ist? Nein. Dann ist er verheiratet. Mhm. Und dann stehst du ja, denke ich, ich sag das jetzt nochmal, wahrscheinlich doch immer noch unter dem Schock der Trauer. Und ich würde, Rosi, wirklich versuchen, wenn du das aushältst, erst noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen zu lassen, um vielleicht auch ein bisschen mehr Ordnung in dich selbst reinzukriegen. Und lass die Aktivität von dem Mann ausgehen und nicht von dir. Denn wenn er jetzt aktiv ist und sich um dich bemüht, ist das ein Zeichen, dass er vielleicht auch noch Liebe für dich empfindet und vielleicht nicht glücklich ist in seiner Beziehung. Aber ich würde jetzt an deiner Stelle nicht den aktiven Part übernehmen und irgendetwas forcieren da. Das habe ich immer gemacht. Das war ich immer so. Ich habe es immer so halt immer alles den Mann überlassen und mit den Gefühlen. Und ich weiß nicht, also weil es sind ja noch andere Sachen, die ich gar nicht so alles so schnell sagen kann. Es ist nicht so, dass es alles in den letzten 3 Monaten auch noch reibungslos alles abgegangen ist. Das ist, weiß ich nicht, also am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde einen Strick nehmen und auf den Balken gehen und mich aufhängen, ne? Also vom Gefühl her. Am liebsten möchte ich auch diese vom Planet Erde verschwinden, ne? Also das wäre für mich das Einfachste, ne? Also da sind noch viele andere Probleme, die da zu schaffen machen. Ja, es sind unheimlich viele. Ja. Also es ist nicht so, dass für jeden anderen geht die Welt weiter. Für einen selber ist irgendwie alles kaputt, ne? So sinnlos. Ich kenne jetzt dein Schicksal nicht, Rosi, und ich kenne auch die Einzelheiten nicht. Ja, aber ich möchte fast wetten, dass es für dich auch weitergeht und für dich auch einen Weg geben wird, wenn das auch sehr beschwerlich ist im Moment. Wir haben jetzt nur über diesen einen Fall, über den einen Aspekt deines Lebens reden können, was diesen Mann angeht. Aber ich höre jetzt raus, dass da noch vieles im Argen ist im Moment. Dass sehr vieles im Argen ist. Nicht so, das ist alles, weil sie auch selbstständig ist, muss das auch geregelt werden. Das belastet auch einen, was macht man richtig, was macht man falsch. Jeder kann nur halt eben, ja, die Sonne geht mal am Himmel wieder für dich auf, ne? Aber ich frage mich mal, wann? Ich werde nicht jünger, sage ich immer wieder, ne? Aber du bist erst 29. Ja. Du bist erst 29, Rosi. 29. Pass mal auf. In 10 Jahren bin ich 39. Ja, aber in 10 Jahren ist 10 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Vielleicht, und ich wünsche es dir sehr, dass du in 10 Jahren auf diese Zeit zurückschaust und denkst, es war verdammt hart, aber gut, dass ich durchgehalten habe. Liebe Rosi, wir können hier im Rahmen der Sendung jetzt nicht mehr so ganz ausführlich weiterreden. Aber du weißt das vielleicht, dass ich immer im Hintergrund einen sehr netten Psychologen habe. Das ist heute Nacht die Petra. Ja. Bitte, ich bitte dich sehr, dass du mit ihr jetzt gleich noch eine Weile redest. Ja. Okay. Das Verfahren ist so, dass du jetzt auflegst und die Petra ruft dich gleich zurück. Okay. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Ne? Tschüss, Rosi. Tschüss. Ciao. 1:33:55. Jetzt machen wir Pause. Hier ist 1 Live. Radio 1 Live und das wird der Fernsehen mit dem Talk Radio Domian. Heute Nacht offene Sendung. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. 0180-5678-111. Und weiter geht es mit Mario. Und Mario ist 19 Jahre alt. Ja. Mario. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Was ist denn dein Thema? Ja, und zwar bin ich seit Juli bei der Bundeswehr. Mhm. Und ich wurde nur als 5 Kilo gemustert. So nennt man das. Das heißt, ich darf nicht mehr als 5 Kilo tragen, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und jetzt werde ich da von den anderen ziemlich fertig gemacht und gehänselt und so, weil die müssen jetzt auch immer bei Geländemärschen mein Gepäck mit übernehmen. Peinlich, ne? Kilo Rucksäcke und so. Und das gibt abends natürlich dann nachher in der Stube ziemlichen Ärger. Das glaube ich. Warum darfst du nur 5 Kilo tragen? Was hast du? Ich habe Asthma und habe auch noch Bandscheiben mit dem Bandscheibenproblem und deswegen darf ich eben nicht so viel tragen. Mhm. Also nur die 5 Kilo. Und dass es überhaupt sowas gibt, wusste ich nicht. Ja, doch, das ist. Das müssen die Oberen doch auch wissen, dass das nur gerade nicht zur Kameradschaft beiträgt, sowas. Ja, bloß das Problem ist jetzt auch, wenn ich eben sowas melde und dann zählt das ja als Verstoß gegen die Kameradschaft. Mhm. Und das wird dann natürlich auch sehr streng geahndet, dann gibt es natürlich auch noch Ärger von oben, denn von den Vorgesetzten. Mhm. Also das ist dann auch kein Ausweg, wie ich da rauskommen könnte. Also die Jungs müssen beispielsweise dein Marschgepäck tragen. Ja, genau, so sieht's aus. Hm? Das müssen die mit übernehmen und dadurch gibt es natürlich ziemlichen Ärger dann abends nachher. Was sagen die denn dann alles so zu dir? Ja, also sie drohen erstmal natürlich mit Schlägen und dann machen sie auch Sachen, zum Beispiel Spindwürfel nennt sich das. Mein Spind wird dann einfach durchs Zimmer geworfen und durcheinander gebracht und so. Mhm. Natürlich dann auch bei Stubenkontrolle ziemlich einen Ärger gibt oder nachts wird einem dann ein Eimer Wasser übers Bett gekippt und solche Sachen eben alles. Gibt es denn irgendjemanden da in deinem Umfeld der Kameraden, der zu dir steht und der sagt, das müssen wir ernst nehmen? Nee, also bei der Bundeswehr jetzt überhaupt nicht und so habe ich eigentlich auch keine Freunde. Also ich bin jetzt hier im Urlaub jetzt, die letzte Woche und habe da auch versucht, irgendwie mal jemanden zu finden, mit dem ich sprechen kann und so, aber überhaupt keine Möglichkeit gehabt und weil ich auch keine richtigen Freunde habe. Ja, und deswegen habe ich jetzt bei dir angerufen. Dann muss für dich der Aufenthalt in der Bundeswehr doch die reine Hölle sein, oder? Ja, das ist richtig. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so richtig weiter. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich zum Dienstantritt nächste Woche wieder erscheinen soll. Also du hast wahrscheinlich eine irrsinnige Angst vor nächster Woche. Ne? Ja, genau. Das ist, also jede Woche ist da absolut schlimm, jeder Tag eigentlich, weil die mich da total fertig machen, totalen Terror. Bis jetzt noch psychisch alles, aber ich denke mal, das wird bald auch umschlagen auf eben, wie gesagt, Schläge, dass sie mir Schläge erteilen. Mhm. Ja. Also außer, ich meine, das ist ja schon eine ganze Menge, außer dieser Sache, dass sie beim Marsch deine Sachen tragen müssen, was müssen sie denn sonst noch für dich machen? Gibt es sonst irgendwie noch Dinge, die sie dir abnehmen müssen? Nee, sie müssen mir nichts weiter abnehmen, so, aber es ist eben so, weil ich bin auch ein bisschen beleibter, also ein bisschen dicker und dadurch hänseln sie mich eben auch schon so und ziehen mich auf und einfach ein Grund, jemanden fertig zu machen. Sie suchen einfach jemanden. Mhm. Also du bist wirklich der Außenseiter? Ja. Der klassische Außenseiter? Total. Mhm. Der Prügelknabe? Mhm. Und du hast keinen einzigen Verbündeten, keinen einzigen Freund? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt noch weitermachen soll oder ob ich vielleicht doch den Selbstmord wählen sollte oder so. Ich weiß es absolut nicht. Ja, das ist ja nun die falscheste alternative Überlegung, ne? Ja, das ist wirklich so schlimm, dass ich eben keinen Ausweg mehr sehe. Mhm. Gibt es bei der Bundeswehr sowas wie einen Bundeswehrpsychologen oder so, dem man sich anvertrauen kann? Nee, also ich komme da auch irgendwie nicht so ran, weil ich habe da absolut keinen, den ich ansprechen kann und deswegen erfahre ich sowas auch erst gar nicht und ich verkrieche mich da am besten immer nur am liebsten nennen und ja, weil die mich so fertig machen da. Warum überhaupt bist du zur Bundeswehr gegangen? Ja, also erstmal habe ich gedacht, oder es hat man mir auch geschickt, man soll erstmal total vorurteilsfrei rangehen und so an die ganze Sache, nicht aufhören, darauf hören, was andere einem erzählen. Mhm. Und ich habe da eigentlich auch noch nicht so eine Extremfälle gehört und ich wollte auch nicht so einen Krankenhausjob nachher haben beim Zivildienst oder so und deswegen habe ich mich dann doch für die Bundeswehr entschieden. Mhm. Wobei eigentlich man hätte das ja voraussehen können, ne? Nachdem diese 5 Kilo Entscheidung da gefallen ist, dass kein Zuckerlecken für dich wird, ne? Und du hättest es wahrscheinlich im Zivildienst einfacher, wenn du dir da eine entsprechende Stelle ausgesucht hättest, wo du eben nicht schwer tragen musst. Gibt's ja genug. Ja, aber sowas hat man mir nachher erst da gesagt, also direkt beim Einsatz, was mit den 5 Kilos und so. Also das ist da erst festgelegt. Achso, das war dir von vornherein gar nicht so klar. Nee, also man wird ja dann nur gemustert und Die Einzelheiten werden nachher erst dann festgelegt. Mhm. Nun kann man ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die rechtliche Situation im Moment ist. Früher konnte man das, man kann ja auch nachträglich verweigern. Hast du dich da mal schlau gemacht? Nee, habe ich mich noch nicht umgehört. Also ehe du dir jetzt Gedanken machst über Selbstmord oder sowas, solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen, ob es eine Möglichkeit gibt, wie das einzufädeln ist, dass du jetzt den Wehrdienst noch verweigerst und entsprechend einen Zivildienst anstrebst. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. Mich wundert das aber, Mensch, du leidest, du hast so einen Leidensdruck und du denkst über sowas nicht nach, verstehe ich nicht. Ja, ich habe da keinen, mit dem ich mich irgendwie unterhalten kann und deswegen erfahre ich sowas eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ich teile da meine Probleme mit keinem anderen. Mhm. Hast du Eltern, mit denen du reden kannst? Nee, auch nicht so richtig. Also mit meinen Eltern ist das auch ziemlich schwierig immer. Und du hast auch von früher, also aus deinem alten Umfeld, auch keine Freunde? Nee, weil wir sind erst vor kurzem umgezogen und so und ich bin hier nochmal einzubiedern, das in dieser kurzen Zeit, das hat es dann auch nicht gebracht oder es hat auch nicht so richtig geklappt eben. Weil es auch hier immer wieder Leute gab natürlich, die mich dann aufziehen und dann mich fertig machen wollten. Also schon so ein klassischer Einzelgänger. Mhm, hast du einen Beruf gelernt vorher? Nee, habe ich nicht. Nee. Hast du einen Schulabschluss? Ja, ich kam vom Gymnasium dann. Vom Gymnasium. Mhm. Mhm. Also Mario, dann mach dich mal ganz, ganz schnell kundig, wenn du, also auf der Basis dessen, dass du sagst, ich kann da nicht mehr hingehen, ich halte das nicht mehr aus. Mhm. Dann muss es einfach Mittel und Wege geben, auf sauberer juristischer Basis auch, dass du da rauskommst und vielleicht irgendwas anderes machst. Ja. Okay. Also du hast Abitur, ich habe Vertrauen in dich, dass du das auch recherchieren kannst. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Ja? Viel Glück. Ja, okay. Tschüss. Ja, danke, Domenian. Tschüss. Florian ist 20 Jahre alt und jetzt am Telefon. Hallo. Florian, hi. Ja, zuerst mal möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass du wieder im Fernsehen bist. Ja, vielen Dank. Bitte. Und ich leide schon seit 4 Jahren an MS. Mhm. Und ich habe die stärkste Form der MS. Ja. Also ich sitze seit einem Jahr schon im Rollstuhl oder seit eineinhalb. Und seit ich im Rollstuhl sitze, hatte ich auch keine Beziehung mehr. Mhm. Und mein Leben ist ziemlich hart geworden. Ja. Also ich war immer ein dickes Kind und mich haben die Mädchen früher immer beschimpft, dicker Junge oder fetter Junge oder so. Und jetzt war ich schon am Rande der Magersucht. Mhm. Also wo ich am Tag nur eine Suppe gegessen habe. Das war aber vor der MS-Erkrankung. Nein, das war schon währenddessen. Währenddessen. Ja. Hast du vorhin, Florian, gesagt, du leidest seit vielen Jahren oder seit 4 Jahren? Seit 4 Jahren. Vier Jahren. Fällt dir das Sprechen auch schwer? Bitte? Fällt dir das Sprechen auch etwas schwer? Ja, derzeit schon, ja. Ja. Du sagst, du sitzt im Rollstuhl? Ja. Mit welchen Behinderungen hast du sonst zu kämpfen? Hast du beispielsweise auch Sehstörungen? Bitte, könntest du etwas lauter sprechen? Ja, du hast gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt. Ja. Ja. Gibt es sonst noch eine Störung oder eine Behinderung? Beispielsweise kannst du richtig sehen? Ja, ja. Das geht, ja. Ja, ja, ich trage zwar eine Brille, aber die schon seitdem ich 6 Jahre alt bin. Mhm. Nun bist du sehr jung noch und schon ja, so und so schwer krank. Ja. Wo lebst du im Moment? Bitte? Wo lebst du? Bei meinen Eltern. Und deine Eltern pflegen dich auch? Ja, ich kann alles selber noch machen. Mhm. Also die Körperhygiene und so weiter mache ich alles selber. Kannst du berufstätig sein oder zur Schule gehen? Nein, leider nicht mehr. Mhm. Also durch den Stress, den ich in der Schule hatte, kamen meine Krankheitsschübe 14-tägig. Mhm. Und da war es, da war ich außerstande, das weiterzumachen. Mhm. Und da habe ich dann sozusagen meinen Dienst quittiert. Ja. Diese schwere Krankheit. Bitte? Ich sagte, diese schwere Krankheit. Und ja. Du denkst wahrscheinlich sehr viel auch selbst darüber nach. Was für Gefühle löst diese schwere Krankheit in dir aus, wenn du an dein eigenes Leben jetzt denkst? Ja, sicher. Bitte? Du hast nicht richtig verstanden. Wenn du jetzt an deine Zukunft und überhaupt an dein Leben denkst, Florian, ja. Wie beurteilst du das? Ja, ich selber sehe es so, dass der erste Tag zu sterben der beste wäre. Also, ich bin schon ziemlich müde vom Leben, weil ich war schon bettlägerig. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich nochmal die Kraft aufbringen kann, damit ich mich nochmal aus dem Bett bringen kann. Mhm. Und so. Der Florian ist 20 Jahre. Bitte? Ich sagte gerade nochmal, dass du 20 Jahre alt bist. Ja. Machen die Ärzte dir Hoffnung, Florian? Nein. Nein. Also, die sagen, warte noch 10, 20 Jahre und dann vielleicht etwas. Aber ich habe schon jedes Medikament, das auf den Markt gekommen ist, probiert. Ja. Und von jedem Medikament ist meine Krankheit schlechter geworden. Vor was hast du jetzt am meisten Angst? Ja, vor dem Leben selber. Weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Mhm. Also die Krankheit ist so, morgen könnte ich vielleicht gehen, aber übermorgen könnte ich im Bett liegen und könnte nicht mal meinen kleinen Finger bewegen. Ja. Hast du auch sehr viele Schmerzen? Na, Schmerzen habe ich keine. Also ich versuche zu trainieren, soweit es geht. Ich nehme auch meine... Ja, ich will nicht sagen Anabolika, aber Eiweißpräparate und Calcium, Magnesium und so weiter, damit ich meine Muskeln aufbauen kann. Du klingst sehr traurig und du klingst auch sehr resigniert. Ja, ich... Dennoch möchte ich dich fragen, gibt es im Moment etwas doch noch für dich, woran du Freude hast und was dich am Leben hängen lässt? Ja, also wenn ich verliebt wäre, das hätte mich schon. Aber derzeit bin ich auch nicht verliebt. Mhm. Nachdem ich meinen letzten und 37. Korb bekommen habe. Den 37. Korb? Ja, ich habe ihn mitgezählt. Wenn du so schwer erkrankt bist, wie kannst du denn überhaupt, oder wo kannst du Mädels kennenlernen? Ja, ich gehe ziemlich viel fort. Das geht also mit dem Rollstuhl gehst du dann raus? Ja, ja. Mhm. Weil ich bin überhaupt nicht so, dass ich mich zurückgehe und so. Hast du einen Freundeskreis? Ja. Ja. Also du bist nicht einsam? Manchmal, weil die Besuche werden auch immer rarer. Mhm. Also früher kamen sie zu mir am Tag vielleicht 5 und jetzt kommen in 3 Wochen vielleicht einer. Mhm. Also die Besuche werden rar. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern, Florian? Naja, nicht sehr gut. Mhm. Bist du das einzige Kind? Nein, habe zwei Geschwister. Mhm. Wenn du immer zu Hause bist, was machst du den ganzen Tag über? Ja, das ist schwer. Ich schlafe also bis Mittag, manchmal eins, manchmal zwei Nachmittag. Und dann setze ich mich vor dem Computer und schreibe so Gedichte und so. Da habe ich jetzt das Siebte herausgebracht. Ja. Und ich schreibe die nur für mich alleine. Ja, ja. Weil ich habe es einem Mädchen mal gegeben. Mhm. Das schönste aller Gedichte. Und ich erntete nur Spott und Hohn. Und seitdem gebe ich es nicht mehr her. Deine größte Sehnsucht ist eine Liebe. Eine Liebe, ja. Hm. Aber das wird nicht in Erfüllung gehen. Florian, du bist schwer erkrankt, dennoch kannst du dich mit deinem Rollstuhl noch nach draußen bewegen, hast du erzählt, und du kannst auch einen Computer bedienen. Ja. Gehen in dir Gedanken um, dass du eine Angst hast, dass deine Krankheit sich so verschlimmert, dass du dieses alles nicht mehr kannst, oder verdrängen, oder willst du da gar nicht? Ja, ja, das auch. Mhm. Ich beginne jetzt am 2. November eine Arbeit in einem Behindertendorf. Ja. Und ich weiß nicht, was ich genau dort mache. Ich hoffe, dass ich Büroarbeit mache. Ja. Kann es sein, dass es doch noch, auch wenn du sehr traurig klingst, ja, dass es doch noch eine Hoffnung in dir gibt? Ja, eine kleine Hoffnung. Ja, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber wie gesagt, er ist klein. Mhm. Lieber Florian. Ja. Ich weiß, ich habe leicht reden. Ich habe leicht reden. Ja. Ich hoffe und wünsche mir so sehr für dich, dass du diesen kleinen Hoffnungsschimmer nicht aus den Augen verlierst. Ja. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das Leben doch meistern kannst und dass deine Krankheit sich nicht noch verschlimmert demnächst. Danke. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss, Florian. Wiederhören. Also, tschüss, Tommy. Ja, tschüss. So. Jetzt. Was haben wir jetzt hier? Jetzt ist Beate dran und Beate ist 16 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Ich möchte dir erstmal ein ganz tolles Kompliment machen. Ich finde deine Sendung super toll. Danke. Ich gucke die fast jedes Mal, wenn ich gerade in der Disco bin. So, mein Thema ist, ich liebe ein Mädchen. Mhm. Und zwar habe ich da jemanden kennengelernt in der Diskothek. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen. Nein. Sie ist 18 und ist ein Grufti, also zieht sich immer ziemlich schwarz an. Seitdem, seit ich sie kenne, werde ich halt eben auch so mehr so ein Typ, zieht sich ziemlich immer schwarz an, und ich habe mich also tierisch in sie verliebt. Mhm. Zum ersten Mal in ein Mädchen? Genau, das erste Mal. Aber nicht zum ersten Mal verliebt? Das erste Mal verliebt. Also ich habe mir früher mal gern Mädchen angeguckt, aber verliebt das erste Mal in ein Mädchen, aber sonst habe ich mich schon oft in jemanden verliebt. Mhm. Hattest du schon mal eine relativ längere Beziehung mit einem Jungen? Ja. 9 Monate. Naja, immerhin. Ist, wenn man 16 ist, ziemlich lang, finde ich. Ja. Ich bin jetzt 17 in ein paar Tagen. Ah ja. Jetzt hast du dich verknallt in eine Grufti-Frau. Ja. In eine steinalte Grufti-Frau. Nee, die ist 18. Naja, das habe ich schon verstanden. Ja. 16, 18. Ja, und nun? Nun stehst du da mit deiner Liebe und deinen Schmetterlingen im Bauch. Genau. Mann, wie nah hast du sie denn schon kennengelernt? Oh, ich kenne sie jetzt seit einem Monat. Aber wir sind schon ziemlich gute Freunde. Also das heißt, ihr verkehrt auch oft miteinander, trefft euch und so? Nö, treffen nicht, aber wir sind uns öfters in der Diskothek. Und redet ihr dann auch viel miteinander? Ja. Und jedes Mal, wenn du sie getroffen hast, warst du mehr verknallt? Kann man so sagen. Ja, findest du, was macht dich denn mehr an so ihrer Art, wie sie drauf ist, oder auch gefällt dir auch besonders gut ihr Äußeres? Ja, ihr Äußeres, also alles gefällt mir ihr. Also richtig rundrum, ne? Wenn man verliebt ist, dann fährt man auf alles ab. Genau. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, wie immer bei solchen Sachen, was ist mit ihr? Sie ist vollkommen hetero. Ah, sag es nicht. Soll ich nicht sagen? Sag es nicht. Ist es wirklich wahr? Habt ihr darüber geredet? Nee, aber mit einer Freundin habe ich mit ihr geredet. Also mit einer Freundin von ihr. Sie ist vollkommen hetero. Ja, sie meinte, ich könnte es ja mal versuchen, Annäherungen, aber... Die Freundin, nicht sie selbst. Ja, die Freundin meinte. Mhm, ja. Weil Gruftis meint, sie sind jetzt vor allem offen. Hat sie denn einen Freund im Moment? Nee. Das nicht? Nee. Oh, Beate, schwierige Situation. Schwierige Situation. Weil, was hast du alles schon selbst durchgespielt, was du machen könntest? Ihr die Wahrheit sagen, das ist durch dann. Finde ich eigentlich auch. Ja, das ist halt ziemlich schwer. Ja, offensiv ranfahren. Jetzt hast du zwei Monate, ne, sagst du, kennst du sie? Nee, einen Monat. Einen Monat. Hast du einen Monat jetzt geredet mit ihr und nun, ehe du dich, weißt du, ich glaube, das ist insofern ganz günstig, das zu machen oder gut zu machen, ehe du dich da jetzt noch weiter reinsteigerst. Mhm. Und je weiter du dich reinsteigerst, desto mehr traurig wirst du auch. Ja. Ne, weil das eben nicht funktioniert. Wäre es, glaube ich, recht schlau, wenn du ihr das mal so ein bisschen andeuten würdest. So ein bisschen mal, ne? Ihr habt aber noch nie, wenn ihr miteinander geredet habt, so über lesbische Liebe gesprochen? Nö, noch nicht. Mhm. Was meinst du denn? Du kennst sie ja nun schon ein bisschen, wie sie darauf reagieren wird. Eigentlich ganz locker. Ganz locker. Ja, Mensch, dann versuch es doch mal. Ziemlich Angst habe ich. Ja, verstehe ich, hätte ich auch. Aber ich glaube, das ist die beste Lösung. Wenn du es beim nächsten Mal nicht schaffst, dann auf jeden Fall beim übernächsten Mal. Mhm. Ne? Ja, sie liegt im Moment auch im Krankenhaus. Wie? Sie liegt im Moment auch im Krankenhaus, wurde operiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nee, sie hat mir nicht gesagt, was. Mhm. Hast du sie im Krankenhaus besucht auch? Nee, noch nicht. Kannst du das? Weißt du, wo sie liegt, in welchem Krankenhaus? Und, ja. Ja, dann besuch sie doch mal, aber da würde ich es noch nicht sagen. Besuch sie mal ganz nett, bring ihr was Hübsches mit, vielleicht einen Totenkopf oder sowas. Und dann sagst du es ihr, wenn sie wieder fit und gesund ist. Mhm. Wie ist das überhaupt bei dir? Ist es jetzt zum ersten Mal passiert? Ja, zum allerersten Mal. Ja. Dass du dich an ein Mädchen verknallt hast. Mhm. Macht dir das irgendwie Probleme oder ist es ganz, bist du da ganz cool drauf? Nö, es ist mir eigentlich relativ egal. Ja? Erzählst du das auch so deinen besten Freundinnen? Nee, ich habe eigentlich nur Jungs als Freunde, kaum Mädchen. Und die können das wahrscheinlich gut verstehen, ne? Nur mein Cousin ist mein bester Freund. Ah ja. Also mit dem kann ich über alles reden. Mhm. Schöne Grüße, Francesco. Ja, danke, zurück. Was meinst du, wie deine Mutter oder deine Eltern reagieren würden? Oh, meine Mutter, uff. Das wäre ein Problem dann, oder wie? Ja. Eine Frau und dann auch noch ein Grufti. Ja. Ein Grufti, eine Frau Grufti kommt mir nicht ins Haus, wird sie dann sagen. Aber... Ja, das ist... Wie? Ja, ich bin auch Italienerin, das ist ganz streng. Ah ja, dann ist das natürlich noch ein bisschen moralischer, ne? Genau. Ja, klassischer alles, ne? Ja, Beate, also ich würde vorschlagen, besuch sie im Krankenhaus. Mhm. Überleg dir irgendwie ein nettes Geschenk. Ja. Und dann beim nächsten Mal, wenn ihr euch in der Disco oder wo auch immer trefft, raus mit der Wahrheit. Naja. Ruf mich mal nochmal an, erzähl mir das. Stichwort Grufti-Frau, dann weiß ich Bescheid. Okay. Machst du das? Ja. Würde mich interessieren. Okay. Ciao. Jo, ciao. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und morgen Nacht steht unsere Sendung wieder unter einem bestimmten Thema, unter einem festen Thema. Und das Thema heißt extreme Neigungen. Und ich möchte mit euch über eure extremen Neigungen reden oder über die extremen Neigungen eurer Partner, eurer Eltern oder Freunde oder Freundinnen. Ab 0 Uhr könnt ihr hier bei uns anrufen, 0180 567 8111 und um 1 Uhr sind wir im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.